free audio post-production by Alphonic.com. Okay, ich bin gespannt. Bringen. Was soll ich bringen? Den Joke? Ja. Ja, noch 2 Folgen, dann ist Weihnachten. Ja, Banger-Joke. so weit ausgereizt wie jetzt seit heute. Ja. Haben wir es schon lange nicht mehr. Es ist lang her. Wie lang ist es her? Jetzt müssen wir es genau sagen. Januar, und zwar Januar der, ich sag's dir, was es genau ist. Januar der 31. war es. Der allerletzte Januar. Das heißt, es ist jetzt die zweite Folge im Jahr 2025. Das ist die zweite Folge im zweiten Quartal. Weißt du, wie die Folge losging, die letzte, die 139er Spannzug? Mit Skifahren? Mit Frohes Neues. Stimmt. Ich habe es mir mit Absicht nicht angehört, weil ich gedacht habe, vielleicht mache ich schon seit Jahren irgendwas falsch, was mich stört, aber wenn ich es mir wieder anhöre, dann übernehme ich das einfach wieder, weil ich denke, das ist so ein unbewusstes Ding. Vielleicht entsteht heute was ganz Neues, vielleicht wird es auch einfach wie jede andere Folge. Ja, ich glaube, es wird wie jede andere Folge. Wir wurden ja vermisst. Ja, wir wurden vermisst. Aber warte, bevor wir dazu kommen, würde ich jetzt aussagen, habt ihr wahrscheinlich das Intro schon lang nicht mehr gehört. Bei uns ist nett, wir haben es gerade eben einmal gehört, deswegen viel Spaß damit. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carstenson Crusoe, der Podcast für Gestrandete. Herzlich willkommen, Bubi. Stark, Patrick. Wie eh und je. Ich muss mich richtig konzentrieren. Das habe ich nicht geübt. Ja. Jetzt grüß Gott. Ich habe ein richtiges Problem. Ich sage nämlich immer grüß Gott und Ade gerade in letzter Zeit. Das ist doch okay, schon freundlich. Ja, das ist sehr freundlich, aber irgendwie glaube ich, das kommt nicht so gut an bei manchen Arbeitskollegen, auch wenn ich morgen ja grüß Gott sage oder so. Die finden das nicht so witzig wie ich. Was sag ich? Ich sage manchmal Morge. Morge! Das kann man so geil betonen irgendwie. Ah, Mann. Ich sehe es nicht als Problem. Ich würde es an deiner Stelle beibehalten. Ja, ich krieg's auch nicht mehr weg. Das ist so ein Ding, das wird dann automatisch irgendwann weggehen. Irgendwann sagt man wieder Moin oder sowas. Ich sage gerade sehr häufig, warte, was war's? Jetzt komme ich natürlich nicht drauf. Ich sage immer ebenfalls. Also wenn sich jemand bedankt, dann sage ich ebenfalls oder irgendwie sowas. Oder ja, beim Bäcker sage ich sehr häufig, weil da wünscht sie mir, das bedankt sie sich für den Kauf und wünscht mir einen guten Tag. Dann sage ich zweimal hintereinander, ebenfalls, danke ebenfalls. Es gibt 2 Orte im privaten Leben, wo man anfängt richtig zu schwäbeln. Weißt du welche? Wenn man das Wort für Terrain sagt, dann ist es schwäbeln. Das war der Joke, dann klingt man wie Benjamin Blübchen. Wenn man Terrain sagt. Nee, erstens beim Bäcker. Ich hätte gerne das da, Hanna. Ich hätte gerne das da, Hanna. Das ist gut, und, ja. Und an der Wursttheke sagt man es auch, weil ich hätte gerne 100 Gramm von der Wurst, Hanna. Und Ebbes von der Hanna. Was ist denn das da, Hanna? Und noch Ebbes von der Fleischwurst, Hanna. Ebbes ist auch richtig gut. Ja. Wie Fitzele oder sowas. Ja. Ist Ebbes auch genauso definierend. Ja. Das ist immer genau gleich viel Ebbes. Ebbes, damit kann man auch gar nicht falsch liegen. Ebbes sind 100 Gramm, ganz klar. Sehr gut. Gibt es auch etwas, was ihr sehr häufig sagt? Mir fällt das zweite nicht ein, was ich häufig sage. Ich weiß nicht. Ich weiß, was der Kritschi häufig sagt. Tatsächlich sage ich häufig. Tatsächlich. Okay. Sage ich zu häufig. Und manchmal rutscht es mir echt raus, wo ich es nicht sagen will, weil ich nimmer drüber nachdenke, ob ich es sagen will oder nicht. Der Kritschi sagt immer, bin ich bei dir. Echt? Das doch. Vor allem, achte mal drauf. Ja, da bin ich bei dir. Und dann kommt noch irgendein Argument von ihm zu irgendwas. Naja. Ich will nicht outcallen, aber ich weiß auch was er zu mir häufig sagt. Und zwar immer, wenn er ein Gespräch beschreibt, wie er sich mit jemandem unterhalten hat. Das macht er immer in so einem wörtlichen Dialog. Dann sagt er immer, fängt er immer mit Hey an. Hey. Hey. Ja, ja. Ich meine, das ist sehr schlecht, aber bei dir, das ist mir da genauso aufgefallen. Also ich habe ja mit dem Krischi die Hauptleitung gemacht von unserem diesjährigen Pfingstlager, von unserem Zeltlager, das wir jedes Jahr organisieren. Und der Krischi hat konsequent jedes Mal, wenn er mir irgendwas schreiben wollte, egal wie lang es her ist, hat er mir Hey oder Hi geschrieben. Ja, so, aber irgendwas hat man WhatsApp. Doch, was man immer, wo man immer aber mit anfängt. Bei einer WhatsApp-Nachricht sage ich doch nicht jedes Mal Hi, sage ich nur, wenn ich eine Woche lang dann mit jemandem geschrieben habe. Ja, okay. Ja. Okay. Ja. Bei jeder Nachricht am Tag so fünfmal oder was? Nein. Also, das war schon nee, fünfmal nicht, aber zweimal auf jeden Fall. So, am Tag ist einmal zu viel. Und auch das ist dann schon zu viel. Ja. Wenn einem das niemand sagt, dann kann man es auch nicht abstellen, weil ja, selber würde man es ja nicht machen, wenn man es irgendwie schlecht fände oder so. Ja, ist halt einfach auch ein bisschen amüsant. Ja. Ja. Dafür sind wir ja da. Das Amüsement. Ja. Ja, wo wir gerade beim Einkaufen waren, ich habe eine Frage an dich, die geht in die Richtung, ob ich das Arschloch bin. Oh, sehr aber gut. Eher eine moralische Frage. Sehr gut. Die dafür moralische Frage. Frage, okay. Okay, ich habe letztens Tennisspieltag gehabt und beim Tennis ist es ja so, du bekochst deine Gäste. Ja, und du tust so ein bisschen Feschborn ausrichten und so. Also bin ich zum Netto gegangen, ich habe gesagt, ich hole Bananen. Und dann gab es beim Netto gab's Bananen zum halben Preis, weil die halt gerade reif waren. Die waren perfekt, so wie sie sind. Wie sind Bananen perfekt? Gelb mit einem ganz leichten braunen Fleck. Ja, so ein paar so braune Flecken müssen auch sein, weil dann wird sie süß, dann fängt sie an süß zu werden. Genau, so mögen es die meisten Menschen, wenn kein Fitzel mehr grün mehr dran ist und sehr. Also perfekt, schön. Du kannst sie direkt verwenden und zahlst die Hälfte. Genau. Und das habe ich gedacht, da schlage ich zu, bevor ich jetzt mehr zahle. Und dann war aber an der Kasse so viel los und dann bin ich zur Selbstbedienungskasse gegangen und ich hatte zwei Stauden Bananen. Ich staude das Ganze, oder? Büschel. Büschel. Nee. Ein Pack Bananen. Ich hatte zwei Packen Bananen und bin damit zur Selbstbedienungskasse, habe noch ein bisschen was anderes gekauft und dann habe ich gedacht, ja hier ist ja gar kein QR-Code oder Scanner-Dinger an meiner Banane, wie tue ich denn jetzt sagen, dass ich den halben Preis dafür zahlen will? Und an der Kasse war so viel los, das Gespräch mit der Kassiererin, mit der einzigen Kassiererin wollte ich mir nicht geben, dann habe ich einfach beschlossen, ich zahle nur eine. Ja, weiß ich auch nicht, wie das funktioniert. Kann man das machen? Also am smartesten wäre gewesen, du hast dir den Preis gemerkt, als du sie in die Hand genommen hast. Dann hättest du wahrscheinlich, wenn du es eingegeben hast, muss ja irgendwie der Preis dran stehen oder es steht zusätzlich dran, das ist der Preis, aber minus die Hälfte wegen Rabatt. Und dann checken die das, dass alle Bananen an dem Tag automatisch billiger sind. Aber das wurde als Kiloware verkauft, heißt, du musst die Bananen erstmal wiegen und dann auswählen, welche Banane du denn hast, ob du eine, wie heißen Bananen? Chiquita? Nee, doch. Ja, ob es eine Bio-Banane oder irgendeine Fairtrade oder keine Ahnung, was bei Bananen auswählen. Ich habe viererlei Bananen und ich habe halt die ausgewählt, die ich hatte und dann habe ich gesehen, ja, das ist ja noch der Originalpreis, 2,99 pro Kilo oder sowas. Das ist teuer für Bananen, glaube ich. Und dann habe ich gedacht, ja, deswegen habe ich es halt gedacht, ich zahle jetzt nur die Hälfte. Dann habe ich also 2,99 für 2 Kilo Bananen. Da hast du den Busch in der Mitte zerteilt. Nee, damit ich hatte ja zwei einzelne Packungen. Ah, okay, check. Ja, smart. Ja, und dann habe ich halt gedacht, ja, ich wiege jetzt einen und den anderen ganz sicher nicht, sonst zahle ich erst Doppelte. Und hat funktioniert. Und natürlich hat es funktioniert. Selbstbediener der Kassen sind schon gut. Also ganz vielleicht tue ich da ab und zu schon mal den Weg dran vorbeitribbeln an der Selbstbedienerkasse. Sowas. Ich mache das immer. Ich war, glaube ich, immer sehr ehrlich. Immer fair, weil sowas ist fair, meiner Meinung sowas nach. Sowas ist fair, ja, würde ich schon sagen. Ja. Aber kennst du die Geschichte von dem französischen Jungen, der auch, glaube ich, eine Banane gewogen hat und sich eine PlayStation 5 geholt hat? Ja, der hat so einen Pepper drauf gemacht. Und der dann aufgefallen ist, weil er es ein zweites Mal gemacht hat und dann beim zweiten Mal schon nicht davon kommt. Beim ersten Mal hatten die keinen Plan, was passiert ist. Hätte einfach eine Blazy gehabt, aber beim zweiten Mal. Ja, aber warum sind die aus, oder warum ist er so blöd und hat gesagt, er hat das schon mal gemacht? Ja, das stimmt, das ist auch dumm. Ja. Ah, nee. Hat wohl nicht geklappt. Nicht so wie beim ersten Mal. Ah, scheiße. Scheiße. Okay, also sind wir uns einig, kann man machen. Also ich glaube, die Frage ist ja, ist man ein Arschloch? Und ein Arschloch ist man in meinen Augen, wenn man jemandem direkt schadet. Ja. Verstehst du? Verstehe ich. Hättest du jetzt direkt dem Herrn Netto die Banane aus der Tasche rausgeklaut, wärst ein Arschloch, aber das, was du gemacht hast, ist, glaube ich, okay so. Ja. Gut, also Netto, da arbeitet man nochmal dran. Einfach einen kleinen Zettel mit einem Scan-Code dran machen, hier die Hälfte. Danke. Ja, hättest du halt nicht so eilig gehabt, hätte ich einfach anstellen können. Ja, aber da waren so viele Rentner. Wann war das? Samstagmittags? Nee, Freitagabend, Freitagnachmittags. Ja, da geht mal als Rentner halt Bananen, irgendwas einkaufen. Ja, war blöd. Naja. Ja, vielleicht müssen wir ganz kurz drüber reden, wieso wir lang weg waren, weil du hast gesagt, ich habe da von Bäumefällen erzählt und du warst Skifahren. Das heißt, ich habe es ja schon ein bisschen angekündigt, dass ich mir ein Haus gekauft habe. Das ist auch aktuell meine absolute Bubble drin. Da ist auch schon so viel passiert, dass ich gar nicht weiß, was ich da alles noch erzählen soll. Und du warst zur gleichen Zeit auch irgendwie auf Montage. Genau. Also unter der Woche auch nicht da. Und wir haben halt wirklich nur den Mittwoch, um aufzunehmen. Und wenn das halt nicht klappt und da dann meine Renovierung ein bisschen die Priorität im Vergleich zu einem Freizeit-Podcast hat, in dem zwei Dullis reden, dann habe ich mich halt so entschieden. Und es wäre zudem eh nicht gegangen, weil du auch ein paar Wochen weg warst. Ja, ich war 10 Wochen weg, habe ich dann Nachhinein kontrolliert. Ja, eigentlich habe ich genau mit 10 Wochen gerechnet, aber das Thema war ja auch, dass ich die Maschine von meinem Kollegen übernehmen musste, die zum gleichen Kunde ging und Teil des gleichen Projekts war, weil der gedacht hat, er geht nach Nepal. Das heißt, du hast in der gleichen Zeit mehr Maschinen gemacht. Ja, genau. Das ist krass. Ja. Genau, das war meine Aufgabe. Dann musste ich halt 2 Maschinen durch den sogenannten SAT bringen. Was heißt das? Site Acceptance Test. Einfach nur ein... Ja, haben wir das schon mal erklärt? Nee, ich glaube, das ist einfach nur ein Abnahmeprotokoll von dem Kunde und von uns auch, um zu verifizieren, dass die Maschine so funktioniert, wie sie sein soll. Und dann ist das Ding eigentlich vorbei. Wenn man bei dem Test die Unterschrift hat, dann hat man den vollen Betrag von der Maschine, glaube ich. Ja. Vielleicht ist manchmal noch speziell irgendwas ausgehandelt, aber das ist, glaube ich, der Normalfall. Und dann hat man alles Geld vom Kunden und trotzdem sind manche Sachen dann noch nicht fertig und auf da hinterher rennen. Das ist halt ein bisschen traurig, aber das ist halt das Business. Ja, ja, wenn es blöd läuft, muss ich nochmal eine Woche hin zur sogenannten zum Händchen halten. Produktionsbegleitung machen. Genau. AKA Händchen halten. Das heißt, ich stehe neben der Maschine, warte, bis irgendwas passiert und sage dann hier, das müsst ihr so und so lösen. Und dann löse ich das so und so. Das ist einerseits cool, weil man ist ja dann richtig krass der Babbo, weil man sich richtig gut auskennt und die wenn die auch chillig drauf sind und so, dann feiern die das auch, dass man denen hilft und so. Und dann macht schon auch Spaß, aber es kann halt auch sein, dass es mega langweilig ist, weil man halt irgendwie gar nichts so richtig machen muss oder so. Ja, je besser man vorher sein Geschäft gemacht hat, desto weniger Arbeit hat man dann in dem Moment. Ja. Vielleicht muss man sich da ein bisschen was aufheben, dass einem da nicht langweilig wird. Ja, die Maschine ist komplex genug, da wird schon das eine oder andere aufkommen. Aber da kommen immer die gleichen Sachen auf, also die immer gleichen 10 Fehler. Ja, kann man sagen. Ja, dann. Ja. Nee, und ich habe auch 2 Wochen Schulung da gemacht. Das war so zäh. Heißt, ich habe die ganzen Arbeitenden, die später mit der Maschine zu tun haben, tagtäglich habe ich eingelernt, wie denn das Ding zu bedienen ist. Und das war ein 3-Schicht-Betrieb. Und die jedes Mal, jeden Tag ins gleiche Ding runterraddern, die gleichen Fragen, die gleichen Antworten. Du hast am nächsten Tag wieder andere stehen. Ja. Genau. Weil 3-Schicht-Betrieb ist ja dann irgendwie 12 Stunden immer, nee, 10. Nee, die waren 8. Also rund um die Uhr auf jeden Fall jemand da. Ja, jede Schicht war 8 Stunden, logischerweise. Ah, weil es Deutschland ist, gell? Ja. 8, 16, 24 Stunden. Aber rund um die Uhr war jemand da und ich war halt immer nur morgens bis mittags da. Oder abends manchmal auch. Je nachdem. Und dann ist am nächsten Tag neue Leute da. Ja. Dann kannst du so ein bisschen die Wortwahl variieren. Ja, genau. Hast du die Chance, den Satz, der beim letzten Mal nicht so geil war, so richtig... Den sagen wir jetzt anders. Ja, bei der letzten Gruppe hast du gar keinen Bock mehr und sagst so, ja, scheißegal, mach einfach irgendwas. Ah nee, das Problem war die letzte Gruppe, es gibt immer einen in so einer Gruppe, der ist so der Wissensbegehrte, der will unbedingt wissen, wie das ganze Ding so richtig detailliert funktioniert. Und die anderen, die nicken es nur so mit dem Kopf und so, ja. Und wenn sie dann mal was machen müssen, haben sie keine Ahnung. Ja. Also ich habe ja nichts dagegen, wenn die Leute die richtigen Fragen stellen, aber der hat wirklich zu jedem Scheiß was gefragt. Hat er auch so verbessert, so wieso ist das nicht so und so. Ja, lieber? Genau. Ja, dann ist es zu schlimm. Wenn du es in Frage stellst. So, ich bin der Mechaniker, wo soll ich das wissen, dass es so konstruiert ist? Oder ich kann da nichts dafür. Aber hinterher sieht man immer nochmal irgendwie was man verbessern kann. Ja, aber natürlich. Man muss erstmal bis dahin kommen, wo man jetzt ist. So, da hat man dann das Gefühl, die wertschätzen es irgendwie gar nicht so. Oder sehen nicht, was dahinter steht. Ja. Und das kränkt einen, glaube ich, ein bisschen. Deswegen hatte ich, glaube ich, hat man keinen Bock auf solche Leute. Ja, hatte ich in dem Moment dann auch nicht mehr nach 4 Stunden Schulung. Scheiße. Ja, an sich ein cooler Typ. Aber was sollte ich eigentlich sagen mit den Leuten? Weiß ich nicht mehr. Ich, okay. Ich fand's cool, war eine coole Montage, aber ich will nicht in die Stadt ziehen. Düsseldorf Dortmund, oder was? Dortmund war es. Dortmund. Ja, gibt schon auch coolere Städte. Auch. Ja. Also generell, ich bin kein Stadttyp. Ich bin froh, dass ich auf dem Land ländlicher wohne. Ja. Nee, es gibt schon ein paar Dinge, die man anschauen kann, aber dann war es das halt auch. Das ist halt einfach Ruhrpott, da ist halt hässlich. Aber die Leute sind noch cool da. Ja, oder? Die Leute sind cool. Die sitzen sehr entspannt. Ja. Der ist auch schon viel wert, glaube ich. Ja, sehr gut. Ja, ich würde ein bisschen was erzählen von meiner aktuellen Bubble. Bringen. Du warst ja auch schon da. Auf meiner Baustelle. Ab und an war ich da. Es ist irgendwie so ein richtig, richtig wildes Gefühl, so manchmal da einfach im Garten zu sitzen und so zu denken, ah ja, hier schön. Ah ja, und es gehört übrigens auch mir so. Und das ist so ein geiles Gefühl. Aber ja, es ist auch nicht Geschäft. Wir sind jetzt, glaube ich, 7, 8 Wochen dran, nur am Zeugs rausmachen. Wir haben 15 oder mehr Tonnen mittlerweile Beton, größtenteils Estrich, weggefahren. Das ist nämlich auch was man nicht unterschätzen darf. Immer so das ganze Zeug, was man wegmacht, auch wegzubringen, das braucht richtig viel Zeit und es kostet einfach Geld. So. Ja, und es kostet auch Anhänger. Es kostet, oh nein, die Geschichte erzählen wir nicht. Okay. Die ist ein bisschen belastend und war auch nicht so witzig. Ja. Ja, ganz viel Grüngut, war ein riesen Urwald drumherum. Ja, mittlerweile so viel freigeschnitten, weil es eh größtenteils weg muss, weil da ein Gerüst steht für das Dach, das neu gemacht werden muss. Und jetzt sieht man das Haus erstmal. Davor war das Haus so eingewachsen von der Straße, hast du gar nicht wahrgenommen, dass da wirklich ein Haus steht irgendwie. Ja, also ich habe es noch nicht gesehen ohne Grüngut. Du hast auch nicht mehr gefragt. Aber ich würde glaube mal wieder vorbeikommen und mal wieder zum Schauen, wie sieht es denn aus? Ja, also wenn du was hast, sag ich Bescheid, aber nächste Woche bin ich im Urlaub. Wenn ich mir schon auch gefragt, wenn man was helfen kann, sage ich, ja, komm einfach vorbei, ich bin jeden Tag da. Und dann, ah ja, aber ich habe noch viel um die Ohren und gerade ist das stressig und das und das. Und dann denke ich so, ja, wieso fragst du dann? Das ist so, bisschen weiß nicht, wie sagt man da dazu? Ja, man will halt seine Hilfe anbieten, aber... Aber eigentlich will man nicht helfen. Ja, wieso macht man das? Das ist doch Quatsch. Weil mir bringt es tatsächlich auch ganz wenig, wenn immer Leute sagen, ja, sag mir Bescheid, wenn ich helfen kann, weil einfacher ist, wenn man dann einfach da ist, wenn man Zeit hat. Ja. Weil wenn ich muss mir vorher dann einen Plan machen, was ich genau mache. Meistens stehst du einfach da und siehst irgendwas oder siehst einfach, was du Bock hast und machst es einfach. Und wenn du zu zweit bist, dann suchst du am besten noch irgendwas, wo es wirklich was nützt, dass ein zweiter da ist. Aber wenn ich erstmal organisieren muss, wann kannst du und dann da und da und irgendwie dann extra warten muss, bringt mir meistens nichts. Und bisher habe ich das dann immer zu den Leuten, die es mir dann nochmal angeboten haben, einfach gesagt, nee, komm einfach, mach nicht lang rum, komm einfach. Ja. Und dann, und wir sehen ja eh die ganze Zeit, wo wir sind. Das heißt, sobald ich drüben bin, kannst du einfach vorbeikommen und helfen. Aber gerade habe ich größere Probleme mit meinem Auto. Das habe ich auch schon ganz viel in der WhatsApp-Story gepostet. Also eigentlich mit zwei Autos, aber das eine hat schon wieder einen TÜV und das andere ist jetzt auch beim ersten Mal durch den TÜV gerasselt. Und gestern habe ich gedacht, jetzt hätte noch die letzte Schraube anziehen und direkt heute zum TÜV lese ich die Fehlerspeicher aus, weil da hat der TÜV irgendwas bemängelt, dass da was drin stand wegen irgendwelcher Abgassachen. Steht drin Elektrolüfter, Ansteuerung, Elektrolüfter, Problem, keine Ahnung. Und jetzt ist der Ding einfach verreckt. Jetzt musst du wieder 2 Tage warten, bis das Teil da ist. Du musst dir wieder 100.000 YouTube-Videos angucken und in Foren googeln und dann die Teile raussuchen und bestellen. Das ist auch richtig viel Zeit, aber irgendwie habe ich da auch keinen Bock, das abzugeben an irgendjemand, das Geschäft. Ja. Also macht tatsächlich auch Bock. Generell bin ich gerade richtig auf dem irgendwas rumwurschteln, keine Ahnung. Ja, und der Rüdiger, euer Bus, hat jetzt schon TÜV. Der hat TÜV bekommen. Der ist auch wegen der Fahrwerksfedern, die musste ich da tauschen. Ja. Das war ein richtiger Fick. Meistens ist das eigentlich schnell gemacht, wenn es irgendwie so Dämpfer oder Federn oder irgendwie so Zeugs ist oder irgendwie Kraftstofffilter, Lambda-Sonde, habe ich alles schon getauscht mittlerweile. Es ist meistens immer kurzes Geschäft, aber das Problem ist, bei den alten Kerren ist irgendwas eingerostet Und dann brauchst du für eine Schraube, für eine Mutter manchmal eine ganze Stunde, nur um die aufzubekommen, weil das so fest ist und du denkst, gleich knallt irgendwas. Ja. Das ist so krass. Und dann versuchst du rum mit irgendeinem Rostlösezeugs und mit dem Bunsenbrenner und mit Verlängerung und keine Ahnung was und Schlagschrauber und mit dem Hammer draufhauen. Und irgendwann hast du dann runter. Wahrscheinlich ist dann im Endeffekt eine Kombination aus vielem. Und eigentlich wäre es schnell gemacht. Und das ist, glaube ich, das, was manchmal ein bisschen so abfuckt. Oder wenn du dann wirklich aufgeben musst, weil du nicht weiterkommst. Aber wenn du es dann geschafft hast, dann fühlst du dich richtig stark. Ja, immer wenn man irgendwas fertig vollbracht hat, dann ist eigentlich immer ein gutes Gefühl. Ich glaube, das ist auch das, was gerade so richtig Bock macht irgendwie. Du siehst bei so diesem ganzen Rausklopfen bei einem Haus, siehst du immer direkt, was du gemacht hast. Es werden immer Flächen und irgendwelche Häufen und du bringst wieder den Müll weg, war wieder ein Anhänger, wieder eine Tonne und wieder eine Tonne und so. Das baust einen schon irgendwie auf, keine Ahnung. Das ist so. Ja, am besten immer kleine Ziele setzen. Immer heute mache ich das. Ja, und das ist immer dann gut, wenn man dann ein Mann ist, der das gemacht hat. Ich war heute ein Mann und ich habe heute den Essstrich rausgeklopft in meiner Küche. Das Beste ist auch, dass man immer rechtfertigen kann, dass man sich geiles Werkzeug kauft. Ja, ja, wir müssen jetzt da einen Ast absägen, als brauche ich eine Kettensäge. Ja, wir müssen da ein paar Bretter absägen, ich brauche eine Kreissäge, ich brauche einen Winkelschleifer, ich brauche das Ding. Ja, ja, alles kaufen. Alles kaufen, kaufen, kaufen. Ja, zum Glück habe ich das so über die Jahre gut verteilt. Kettensäge habe ich, ja, Sägen habe ich auch gut genug. Es läuft so langsam in meinem Werk. Hast du einen Exzenderschleifer? Habe ich nicht. Hast du einen Bohrhammer? Ich habe keinen Bohrhammer, braucht man nicht. Ey, doch. Hey, klar. Habe ich einen Bohrhammer. Hast du so einen Meißel? Ich habe keinen Meißel. Ich habe nichts meißeln müssen. Krass. Das ist mein Lieblingswerkzeug. Ja, aktuell. Ich fand den kleinen Meißel, um so Fliesen, das haben wir bei euch gemacht, Fliesen von der Küche und vom Bad runter hämmern, das war super. Das Teil habe ich am meisten verwendet und das ist einfach wie so eine Pistole. Und weil das so leicht ist, kann man damit halt auch an der Decke arbeiten. Das wird trotzdem irgendwann anstrengend, auch wenn das Ding, ich weiß nicht, was das wiegt, kein Kilo. Ja, so. Ich glaube schon ein Kilo. Mit dem Meißel vorne vielleicht drauf, ich sag schon. Ja, aber es ist so, dass es schon eine Weile geht und so. Man merkt es dann auch meistens am zweiten oder dritten Tag, wenn man wirklich hintereinander das Gleiche macht. Aber das ist cool, weil man so flexibel ist und weil es stäubt nicht. Das nervt immer bei so Sachen, wo man schleifen oder flexen muss oder sowas. Wenn sobald es stäubt, dann beißt es in die Augen und man hat es in der Lunge. Und selbst wenn man irgendwas dran hat oder dann beschlägt wieder die Brille und so. Und beim Meißel geht es, da sieht man immer viel und man sieht, wie richtig viel passiert. Also es fühlt sich schon cool an, das zu halten, weil es so rumrattert und dann fliegen einfach irgendwie so, manchmal schafft man es so, gleich so eine Viererplatte Fliesen runter zu machen oder sowas. Und dann fliegt es dir vor den Fuß und das ist so geil, gutes Gefühl. Und dann ist laut, kann man währenddessen irgendwie AirPods drin haben oder knallt halt das Baustellenradio auf Anschlag und das ist auch irgendwie, das ist ein krasses Feeling so. Kann ich jedem empfehlen. Ja. Das ist super toll. Ja, ja. Naja. Ja, aber es läuft. Das ist ja schon mal das Wichtigste. Ja, ich hab immer Angst, dass man irgendwas aufmacht. Also das kommt jetzt noch, die ganzen Wasserrohre müssen noch erneuert werden. Dass ich da irgendwas aufmache und dann ist da irgendwie so, ja, nee, dafür gibt es keine Lösung. Bis jetzt gab es für alles eine Lösung und es war immer nie wirklich schlimm. Aber irgendwann kommt wahrscheinlich schon noch irgendwas und dann, naja. Aber ich halt euch auf dem Laufenden. Vielleicht bin ich bei der übernächsten Folge ja schon fertig. Wer weiß. Hängt ein bisschen von den Abständen vom Erscheinungsdatum ab. Ja, wir werden sehen, ja. Aber danke an der Mike, der hat uns nochmal ins Leben zurückgerufen. Der hat uns geschrieben vor ein paar Wochen. Der hat uns vermisst. Zwei Wochen. Zwei Wochen, würde ich sagen, ja. Hat er gesagt. Der hat uns vermisst und das hat uns auch den nötigen Ansporn gegeben, nochmal intensiver drüber nachzudenken, wann wir denn das nächste Mal aufnehmen. Das war richtig intensiv. Richtig intim war das. Das war am Stehtisch und gefragt, Patrick, wann machen wir wieder Podcast? Ich habe gesagt, ja, vielleicht Dienstag oder Mittwoch und so. Ich sage, okay. So intensiv war es. Ja, manchmal war es Zeitfenster. Ja, das hat gefehlt. Ich will halt die Illusion von den Zuschauern trügen. Doch, ich fand, das war eine gute Geschichte. Da haben wir drei Eimer Bier trinken. Das ist eigentlich gut. Ja. Richtig gut. Schön. Ich hätte ein Update, ein ganz besonderes Update. Sehr gut. Sogenanntes Kreisliga-Update. Kreisliga-Update. Wir wollten, das ist unser Ding. Nämlich auch in der Kreisliga ist viel passiert seit Januar. Man mag es kaum glauben. Aber Die Saison ist rum. Aber ich bin gerade kein aktiver Fußballer. Ich habe gerade Zeit. Und trotzdem gibt es ein Kreisliga-Update. Ja, man muss ja die Leute auf dem Laufenden halten, wie es denn nächstes Jahr auch weitergeht. Okay. Und zwar geht es der Liga tiefer weiter. Oh. Ja, wir haben den Kampf um den Abstieg verloren. Stark. Wir haben unser Bestes getan, beziehungsweise ich, aber ich war auch nicht viel da. Wie gesagt, die 10 Wochen auf Montage unter der Woche. Scheinbar bist du der Schlüsselspieler, kann es sein? Nicht unbedingt. Okay. Würde ich jetzt so nicht sagen, aber ich würde behaupten, ich kann dazu beitragen, dass wir nicht verlieren. Ja. Das kann man schon so sagen. Ich habe mich dann bereit erklärt, immer zweite Mannschaft zu spielen. Das hat dann auch Bock gemacht, aber das ist nix. Nee, das ist nicht mein Ansporn und nicht mein Anspruch. Nee. Auf jeden Fall nächstes Jahr Kreisliga B, wieder unterste Klasse. Aber weißt du, das Beste ist im Abstieg. Man kann wieder aufsteigen. Man kann wieder noch mehr feiern, wie da, wo man abgestiegen ist. So. Und darauf freue ich mich, das wird gut. Aber jetzt leite ich gleich über in eine Frage an dich. Und zwar unsere altbekannte und beliebte Fußballkategorie. Patrick errät Fußballfragen. Oh, sehr gut. Was ist denn, erklär uns mal, was denn die Relegation ist. Das weiß ich, glaube ich. Die Relegation, ich weiß, was ein Relegationsspiel ist. Okay, das zählt auch. Also das ist doch das Spiel, das man hat, wo es sich entscheidet, ob man aufsteigt oder absteigt. Ja, und wer spielt da gegen wen? Der Oberste, der Aufsteiger von der Liga drunter gegen den, der in der Liga drüber am Absteigen ist, oder? Genau, genau. Und so geht's jetzt. Das ist nur ein Spiel, da wechseln nur zwei Mannschaften. Das kommt auf die Liga an, tatsächlich. Okay. Also in der Bundesliga sind es 2 Spiele, Hin- und Rückspiel. Mhm. Und bei uns unten ist ein Spiel, alles oder nichts. Das habe ich damals auch schon gespielt. Das ist echt ein brutaler mentaler Druck, obwohl es eigentlich um gar nichts geht. Aber unter dem Druck ist gerade David gefangen. Grüße gehen raus. Und der muss jetzt nächsten Sonntag gegen Sechselberg spielen. Deswegen, falls ihr noch nichts zu tun habt. Ja, aber der hat doch schon gespielt, war es ja ein Relegationsspiel? Ja, das war das Prä-Relegationsspiel. Okay. Weil es gibt 2 Kreisliga A in unserem Kreis und 5 Kreisliga B. Jetzt haben sich die 2 Kreisliga B-Mannschaften duelliert, wer denn gegen die Kreisliga A-Mannschaft spielen kann. Verstehst? Ja. Genau. Die haben es ausgespielt und die haben gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. 4-2. 1-2. bei der TSG Backnang. Das ist auch eine Besonderheit bei der Relegation, die muss unbedingt auf Rasen ausgespielt werden. Das ist schön. Auf neutralem Rasen. Auf neutralem Rasen, der möglichst zwischen den 2 Dörfern liegt. Okay. Ja. Ist gut. Da ist Backnang noch gut, oder? Backnang ist genau die Mitte zwischen Oppenweiler und der Erbstädtener, SKG. Okay. Und Oppenweiler hat jetzt gewonnen? Nee, SKG Erbstädtener hat gewonnen. Okay, genau. So rum. Nee, und es war gut organisiert, so ein Relegationsspiel ist immer ein Riesenfetz. Da kommen eigentlich alle Mannschaften aus der Umgebung, zumindest teils, kommen da zum Zuschauen. Das heißt, da sind immer zwischen 500 und 1000 Leute. Cool, gut. Ja, ich wäre beinahe da gewesen, aber ich war einfach zu am Arsch. Ja, klar. Ich hatte eine Woche Urlaub, in der Woche Urlaub habe ich renoviert. Also war ich mehr am Arsch, wie wenn ich normal arbeiten würde. Ja, normal. Nee, war gut, kann ich empfehlen. Also geht da nächsten Sonntag hin. Das Spiel ist in Althütte. In Althütte, also zwischen Erbstetten und gegen wen? Sechselberg spielen. Sechselberg, ja. Ja, das ist eher auf Sechselberger Seite. Geht da hin. Naja, macht Spaß, kann ich empfehlen. Sehr gut. Vielleicht habe ich da ja Zeit. Mal schauen. Wer weiß. Wer weiß. Ja, sehr gut. Ich muss mal kurz reingucken. Ich hätte eine Empfehlung der Woche. Oh. Ich muss aber kurz auf... Mal auf die Uhr achten. Ich habe keine Brille auf, deswegen sehe ich nicht, was für Zahlen da drunter. Ich sehe es auch nicht, weil das ist echt zu weit weg. Und ich gucke so in die Kurve von deinem Curve-Display rein. Aber okay, ich spiele mal das Intro an. Werte Zuhörerinnen und Zuhörer, die Empfehlung der Woche. So, jetzt meine Empfehlung. Ich habe gerade spontan gewechselt, die Empfehlung der Woche. Und zwar ist es was jetzt auch in der Vergangenheit passiert ist und wo ich aus irgendeinem Grund zufällig reingerutscht bin und ich fand es richtig, richtig gut. Könntest du dir vorstellen, was es war? Du bist da. Ein Event. Zufällig reingerutscht. Ein Event, das ich gesehen habe im Fernsehen. Nee. Frauenfußball eben. Und zwar war es der Eurovision Song Contest. Ah, okay, das ist schon ein Stück her. Der war dieses Jahr in der Schweiz. Und falls ihr nicht gesehen habt, empfehle ich euch, den anzugucken, weil ich fand es richtig unterhaltsam. Komplett nachschauen. Komplett nachschauen. Geht 3 Stunden. Ich glaube, offiziell geht 4. Aber entweder habt ihr es ja schon mitbekommen, wer gewonnen hat. Aber dieses, da kommen zwar auch ein paar coole Lieder, die könnt ihr euch angucken, aber irgendwann rattern die ja nur die Zahlen durch und das könnt ihr alles skippen. Also ihr spart euch, glaube ich, fast 1 Stunde. Aber die Acts, da gibt es keine Werbung, keine Pause, kein Nix, sind halt viele Länder. Und das Coole ist, am Anfang wird immer die Schweiz als Gastgeberland vorgestellt. Und da sieht man dann immer den Künstler, der nimmt aus einem Briefkasten so einen Brief raus und besucht dann in der Schweiz irgendeinen Ort und manchmal auch speziell irgendeine Person oder sowas. Und dann wird es gezeigt, dann siehst du erstens coole Aufnahmen von der Schweiz und in der Schweiz sieht alles cool aus, egal wo die sind, es sieht immer richtig, richtig cool aus. Du erfährst ein bisschen was über den Künstler, wo der herkommt, was ich auch interessant fand. Und dann kommt die Bühnenperformance direkt im Anschluss. Manchmal gibt es Moderation zwischen den Acts und ich glaube jedes Mal, weiß ich gar nicht. Aber die Performance ist einfach, die waren alle auf jeden Fall so, dass man es anschauen kann. Manche waren halt nicht so gut, aber ich würde sagen, vielleicht 3-4 Stück. Das ist ein ganz kleiner Prozentteil bei, was waren es, 36 Länder? Ich glaube 32, ich weiß auch nicht. Ja, ist eh alles vercheckt. Ich weiß nicht, wieso Israel da mitmacht und wieso Australien da mitmacht. Das hat nichts mit Europa zu tun, aber er ist anscheinend weltbekannt. Und merkt man auch, weil die Bühne, die die hatten, die war krank. Das war einfach die, würde ich auf ein Konzert gehen mit so einer Bühne und irgendwie komplettes Konzert von irgendeiner geilen Band nur auf der Bühne sehen, das wär mir richtig viel Geld wert. Weil irgendwie waren da 100.000 Lichter und es war so ein Rahmen und im Fernsehen wurden dann so augmented reality-mäßig so Sachen eingeblendet und der ganze Boden war ein LED-Screen, hinten war ein LED-Screen und die hatten immer 30 Sekunden Zeit, während dieses Film läuft, dass die solche Props auf die Bühne schieben. Das ist alles genau koordiniert, weil die müssen ja das alte runter machen und manchmal waren da halt riesengroße Lautstärker, Verstärker, Gitarrenverstärker, Lautsprecher so in riesengroß und das müssen die halt kurz da hochschieben und es sah cool aus. Also ich empfehle es auf jeden Fall. Ja, kannst du dir vorstellen? Ja, ich habe das auch teils gesehen. Ich war da beim letzten Spieltag von der Bundesliga in Hoffenheim, da hat Bayern gespielt. Und da war ich ein bisschen Raketen zu und bin dann in unsere Unterkunft heim und dann haben wir gesagt, ja, was machen wir jetzt? Wir trinken noch ein gemütliches Bierchen und gehen dann ins Nest. Und werden das haben wir da Eurovision Song Contest angeschmissen. Ab wo? Ach, keine Ahnung. Aber du warst dicht, ja. Okay. Ja, Raketen zu. Also ich empfehle es euch allen und vor allem auch dir. Guckt euch das an. Ich würde es auch gern, ich könnte mir das tausendmal angucken. Also wir können es auch gern zusammen angucken. Wenn ich mal 3 Stunden Zeit habe, können wir es uns zusammen angucken. Ja, das war irgendwie witzig, weil die Chefin war weg, die war auf der Gas und ich habe mir Essen gemacht, war davor auch schön werkeln am Haus und dann bin ich heimgekommen, wo ich mit Essen und Abspülen und alles fertig war, war genau 9 Uhr und aus irgendeinem Grund hat es halt um 9 Uhr angefangen und da habe ich das von Sekunde 1 eigentlich mitbekommen, das ganze Ding und war dann ein bisschen, eigentlich habe ich mir ein Game runtergeladen zum Zocken. Und dann habe ich halt kurz 4 Stunden lang bis 1 Uhr nachts Eurovision Song Contest geguckt. Und ich glaube, ich will da auch dranbleiben. Also ich glaube, ich will so ein Fan werden. Ja, manchmal ist auch live ein gutes Erlebnis, wenn man da vor Ort ist. Weiß ich nicht. Ja, doch, bestimmt. Ich glaube, die Karten kosten 350 Euro oder sowas. Oha, das ist ja richtig krank, cool. Ja. Aber ich glaube, das ist live auch geil. Ja, würde mich tatsächlich auch interessieren, wie das so... Ich glaube, es ist schwierig, daran zu kommen, weil es halt echt... Es muss immer irgendwie so eine normal große Halle sein und wenn sich ganz Europa da drauf geiert und weiß nicht. Und man muss sich halt dann mit seiner Flagge, die man präferiert, anmalen. Ja. Ich hatte einen Favoriten. Soll ich den droppen? Ja, bitte. Mein Favorit, also ich habe mir vorher, ich glaube deswegen bin ich auch dran geblieben, ich habe vorher gesehen, dass mir Apple Music vorschlägt, Eurovision Song Contest Playlist. Ich dachte, ja okay, habe ich eigentlich nie wirklich angeguckt, nie komplett angeguckt, auf gar keinen Fall. Und jetzt skippe ich mal die Lieder so durch, so ganz kurz. Jedes Lied nur so 5 bis 10 Sekunden oder sowas. Und da ist ein Lied bei mir rausgestochen und es war Tommy Cash mit Espresso Macchiato. Ja. Und da habe ich gedacht, ja, wäre schon witzig, wenn der mit dem Lied gewinnt. Und er ist tatsächlich Platz 3 geworden und er war nur ein Punkt hinter den Zweiten und die Zweiten waren Israel, die scheiße waren. muss man ehrlich sagen, die haben nur wegen Politik und so Punkte bekommen. Das heißt, eigentlich wäre Platz 2 gewesen und den, gegen den er verloren hat, das spoil ich nicht, gegen den hat er auch wirklich verloren. Der war einfach besser, der Kerle. Ja. Aber ich glaube, der Expresso macht gehärter Tipp. Er hat am meisten gewonnen vom Eurovision Song Contest. Der hat das Zuschauervoting, glaube ich, gewonnen. Ich glaube, ich würde auch behaupten, der hat jetzt die meisten Streams, ohne nachgeschaut zu haben. Kann safe sein. Ja. Und wenn du den abspielst, dann kommen so Bands wie Little Big und sowas. Also der ist ein bisschen kurios unterwegs. Aber ja, fahrt euch den mal rein, das ist ein Banger-Track. Ja, und guckt euch das ganze Ding an. Ja, da kommst du, glaube ich, nicht drum rum, um den mal gehört zu haben. Das ist meine Empfehlung. Espresso Macchiato. Ja, gute Empfehlung. Ja, pack's in die Story rein. Pack mal rein. Du als Social Media Beauftragter. Ja, ich habe eine Erinnerung und zwar kommen die jeden Freitag um 17 Uhr mit Podcast. Carstens an Instagram steht da, glaube ich, drauf. Weißt du, an welchem Tag? Immer freitags. Freitags um 17 Uhr. Ja, genau, dass ich das dann mache. Ist ein guter Tag, ja. Aber das war jetzt die letzten 6 Monate richtig unnötig. Hast du auch so Erinnerungen auf deinem Handy, die wöchentlich kommen und die so richtiger Quatsch sind, aber du hast einfach keinen Bock, die abzustellen? Ich habe 2. Nee. Nee, eigentlich nicht. Also ich habe die ganzen Mülleimer, braucht man. Nee, braucht kein Mensch. Doch, weil oftmals werde ich darum gebeten, zu gucken in meinem Handy, ob Restmülltonne ist. Und dann muss ich die Frage halt beantworten können. Nee, braucht kein Mensch. Du kannst einfach die Straße hochlaufen, fahren, wie auch immer. Du siehst immer, welche Tonne gerade ist. Aber man muss es ja wissen, ob man es irgendwie zufällig vergessen hat. Am Tag davor. Man muss es ja morgens rausstellen. Weil schon früh zu Hause war, sieht man halt, welche Tonne am nächsten Tag, weil man die erst abends rausstellt. Ja, ich laufe so unmittelbar an den Tonnen vorbei, dann würde ich schon sehen. Gut. Brauche ich nicht in dem sorry, Kalender. Sorry. Aber ansonsten habe ich nichts Unnötiges da drin, glaube ich. Was hast du noch als zweites? Du hast zwei Sachen. Ja, ich habe auch noch freitags um 15 Uhr habe ich die Kickbase-Erinnerung. Das ist so ein Fußball-Manager-Spiel, dass ich meine Aufstellung fertig mache, aber die ist jetzt auch richtig unnötig, weil das auch keine Bundesliga ist. Das hört sich so stressig an. Ja, ist auch stressig. Muss es trotzdem spielen? Nein, ich spiele das auch nicht mehr, aber die Erinnerung kommt halt noch. Okay. Ich finde es halt witzig, dass sie noch kommt. Wie viel haben wir noch? So ist das. Bubi, darf ich dich was fragen? Ja. Was hältst du von so Heck-Autoscheibenwischern? Wo auf der Scheibe ein Tier klebt und auf dem Scheibenwischer der Schwanz von dem Tier. Ja. Was sind deine Gefühle, wenn du sowas siehst? Ja, ich finde, ich muss erst mal Props geben an den Designer. Ja. Weil da muss man sagen, Chapeau. Gut. Sehr gut, sehr gut durchdacht. Aber gerade bei solchen Dingen, da denke ich mir, ja, das ist das, was die Welt nicht braucht. Aber das kaufen so viele Leute, auf die Idee muss kommen. An sich ist das der gleiche Schlag Menschen, die auch so einen Bodenseeaufkleber auf ihrem Auto haben. Die haben auch so eine Katze mit so einem Schwanz, der dann hin und her wedelt. Okay. Das ist das gleiche Prinzip und ja, hauptsächlich Frauen, Alleinstehende. Ich habe kurz gedacht, du sagst, das sind die gleichen Leute, die zu Hause ein Wandtattoo haben. Und da habe ich mir überlegt, wenn du es sagen würdest, ob ich dann sagen würde. Nee, weiß ich nicht, ob ich so weit gehen würde. Die würde ich, glaube ich, schon noch was reparieren. Ja, das ist schon mal anders. Also ich habe bis jetzt, glaube ich, eine Katze und einen Hund gesehen. Ja. Aber das kann dann jetzt Ende von der Fahnenstange sein. Nee, da gibt es bestimmt auch noch so einen Elefant oder sowas, der seinen Rüssel ausfährt oder so, irgendwie so. Nee, dann wäre der ja auf dem Kopf. Das wäre Quatsch. Ja, das bestimmt irgendwie. Ein Elefant, der einen Kopfstand macht und so auf dem Rücken liegt und zum Hinterfahrer guckt. Ja. Und dann ist der Rüssel oben und dann geht er so rum und um. Aber das Problem ist ja, dass der Rüssel breit ist und der Scheibenwischer meistens schmal ist. Also kann man nicht so... Ja, schon. Nee, an sich finde ich das tatsächlich ziemlich witzig. Ich würde es niemals drauf machen. Ich habe eine Idee. Ja. Und zwar Luke Skywalker mit dem Laserschwert. Ja, das geht natürlich auch. Und dann kommt das Laserschwert wieder zurück, ja. Was sagst du da dazu? Ja, stark. Nee, der fuchtelt einfach so hin und her mit dem Laserschwert. So. Ja. Okay. Ja. Sorry. Nee, find ich super. Das habe ich mir, vor ewigen, ewigen Zeiten aufgeschrieben. Ja, mit sowas kriegst du mich. Weißt du, was ich mir noch aufgeschrieben habe? Nee. Das Wort Anorak. Anorak. Was sagst du Anorak? Anorak sagt immer meine Oma. Aber ist eigentlich ein gutes Wort, glaube ich. Ich glaube, das ist skandinavisch oder sowas. Ja, aber definiere Anorak. Ist das einfach nur eine Jacke oder ist das eine dickere Jacke? Weil ich finde, eine Regenjacke ist kein Anorak. Also ich glaube, für mich ist ein Anorak so eine Windjacke. Ich glaube nicht unbedingt Regen, aber meistens hält die auch ein bisschen im Regenstand. Aber die keinen Reißverschluss hat. Aber ich glaube, das ist nicht die Definition mit dem Reißverschluss. Ich glaube, es heißt einfach Jacke gegen den Wind oder sowas. Ich glaube, ich habe es mal gegoogelt. Ja, aber ich glaube, das ist auch eher so ein schwäbischer Begriff. Egal, ob das aus dem Skandinavischen kommt. Das habe ich immer gedacht, dass es ein schwäbisches Wort ist. Aber ist es, glaube ich, nicht. Und deswegen war ich auch ein bisschen verdutzt, weil ich hätte gern, dass es ein schwäbisches Wort ist. Schreibt mal Anorak, A-N-N-O-R-A-K. Nee, nur mit einem N. Ah, okay. Anorak. Und wenn du die Bilder anguckst, dann kommen halt die Napapiri. Ja. Napapiri. Napapiri. Ja. So. Habe ich glaube immer falsch gelesen. Ich weiß es nicht. Vielleicht brauche ich mal so eine Jacke. Aber ich glaube, ich will einen Anorak haben. Irgendeinen coolen. Ich finde, die sehen immer cool aus. Aber ist das nicht ein Windbreaker, sowas ohne Reißverschluss? Ja, Windbreaker ist halt das neumodische englische Wort dafür. Ich glaube, Windbreaker und Anorak ist ein Jacke gegen den Wind. Windbreaker. Das ist eins zu eins das Gleiche. Weißt du, was mir das ist? Jacke wie Hose. Na, habt ihr uns vermisst. Super. So, jetzt habe ich alle meine Punkte auf der Liste abgehakt. Sehr gut. Ich auch. Ich wäre dann auch so weit durch. Ich hätte noch einen Spartipp, aber der ist ein bisschen arg speziell und der passt auch nicht für eine Folge, wenn man ein halbes Jahr Pause gemacht hat. Immer nur einen Bund Bananen wiegen, Spartipp. Genau, das stimmt, das war ein Spartipp. Sehr schön. Spart genau. Zeit und Geld. Es spart sogar doppelt Zeit und doppelt Geld. Nee, doppelt Geld ja nicht, weil wenn du es auf der normalen Kasse abdingsen würdest, würdest du ja genau dasselbe dabei zahlen. Ja, aber die Zeit, wo du gespart hast, ist ja auch Geld. Ja, Zeit ist Geld. Und deswegen spart es ja doppelt Zeit. Okay, jetzt. Jo. So. Dann würde ich sagen, war das eine schöne, knackige Folge. Wir schnibbeln jetzt einfach noch dreimal das Intro hinten dran, bis wir bei 45 Minuten sind. Aber sind wir noch nicht. Außer du hast noch was ganz zwingend Wichtiges, aber für mich war das jetzt schon sehr anstrengend eigentlich. Nee, was Wichtiges habe ich nicht. Ich bin soweit durch. Bubi, hast du noch was? Nee, danke. Gut, ja, dann bleibt mir auch nichts anderes übrig, als euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Geht so, Eppstetten, Althütte um Sonntag um 11 Uhr. 11 Uhr und feuert Eppstetten an. Die brauchen ein bisschen Unterstützung. Ansonsten sehen wir uns dann wieder in einem halben Jahr. Ja. Zum nächsten Quartal. Freut euch schon mal drauf und kommentiert fleißig auf Spotify. Da sind die Kommentare jetzt direkt freigeschaltet. Viel Spaß. Ja, und rutscht gut rein. Ciao. Free audio post-production by Alphonic.com.